Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. All die weil ich die letzten 2 Samstage damit begonnen hatte, eine Reihe von Vorträgen zu geben über das Satipatthana Sutta, die Grundlagen der Achtsamkeit, würde ich dann wie beim letzten Mal auch wieder in die Runde fragen, wer war bei den ersten beiden Malen oder wer war überhaupt bei einem der Vorträge dabei? Art beim letzten, ne? Am ersten warst du dabei. Du warst beim letzten dabei. Am ersten. Am ersten. Du Beim beim letzten. letzten und du auch beim letzten, ne? Gut, dann ein bisschen zur Einleitung. Also wie gesagt, wenn es interessiert, die Vorträge kommen irgendwann dann mal auf CD raus. Das Satipatthana Sutta ist wohl eine der meist benutzten Lehrreden, um Meditation zu lehren. Sämtliche Traditionen berufen sich auf diese, also sämtliche sogenannten Vipassana-Traditionen berufen sich auf dieses Satipatthana Sutta, auf die Grundlagen der Achtsamkeit, wo es darum geht, diese 4 Grundlagen oder Pfeiler, Stützen der Achtsamkeit zu betrachten, zu kontemplieren, zu untersuchen, unter die Lupe zu nehmen. Diese 4 Grundlagen sind einmal der Körper, die Gefühle, der Geist und Dhamma oder Geisteszustände, Dinge eigentlich. In anderen Worten, es sind die Kategorien, die uns ausmachen oder unser Dasein, unsere Existenz ausmachen. Eine andere Gruppe, die sehr ähnlich ist, nur in einem anderen Zusammenhang vom Buddha gelehrt wurde, sind die 5 Daseinsgruppen, die also unser gesamtes Dasein ausmachen, wo es auch um Körper geht, Körpergefühl, Wahrnehmung, Geistesgestaltung und Bewusstsein. Aber in den 4 Grundlagen der Achtsamkeit ist es halt auf 4 beschränkt, nämlich auf den Körper, die Gefühle, den Geist oder die Geisteszustände und die Inhalte des Geistes, Dhamma, Geisteszustände. Ich habe den ersten Vortrag über die Einleitung dieser Sutta gegeben, weil die Einleitung sehr wichtig war oder sehr wichtig ist, weil sie nämlich überhaupt die Grundlage bespricht, die man erreicht haben sollte, um überhaupt hinlänglich diese Achtsamkeitsübung praktizieren zu können. Und weil einige von euch natürlich nicht da waren, sage ich da noch mal kurz was zu oder lest es. Lest den Anfang nochmal vor. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Der Buddha macht hier ein sehr starkes Statement, in dem er nämlich sagt, dass dies der Weg ist, der einzig in eine Richtung führt, nämlich zum Überwinden allen Leids. Und dann sagt er weiter, was sind die 4? Ihr Bhikkhus, da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Herz als Herz betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Um das kurz zusammenzufassen, die wichtigen Dinge, die der Buddha hier nennt, eifrig, wissensklar und achtsam. Eifrig heißt mit viel Energie, Energie aufbringen. Wissensklar heißt unsere Weisheit benutzen. Und achtsam ist eben diese Geistesgegenwart. Zu wissen, was in unserem Geist vorhanden ist, ist die Achtsamkeit, die uns über den Inhalt unseres Bewusstseins informiert. Und die Wissensklarheit ist der Aspekt von Weisheit, der uns mehr Informationen über diesen Inhalt gibt hinsichtlich der Heilsamkeit oder Unheilsamkeit, Zuträglichkeit, Unzuträglichkeit, ob die Dinge förderlich oder schädlich sind. Und die Anstrengung, und diese Energie, ist die rechte Anstrengung, die entsprechend, wenn wir erkennen, dass heilsame Dinge da sind, wir die unterstützen und fördern und die unheilsamen Dinge beseitigen und aus dem Geist entfernen. Diese drei gehören zusammen. Wir brauchen sowohl die Achtsamkeit als auch diese Wissensklarheit. Aber wir brauchen auch die Energie, um auch etwas dagegen zu tun. Zu wissen, was in unserem Geist vorgeht, reicht nicht. Wir brauchen mehr Informationen, wir müssen wissen, ob das richtig oder falsch ist. Und wenn wir das erkennen, müssen wir auch entsprechend was dafür oder dagegen tun. Nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat, habe ich lange drüber gesprochen, aber kurz nochmal zusammengefasst. Es geht hier um die Geisteshaltung von Anziehung und Abstoßung. Habgier oder Begierde und Trauer, die einen gewissen Aspekt der Aversion mit beinhaltet. Das sind diese beiden Dinge, die in unserem Geist eigentlich ständig vorhanden sind. Entweder wollen wir irgendwas oder wir wollen irgendwas nicht. Und solange die beiden Kräfte in unserem Geist noch sehr stark vorhanden sind, einschließlich der weiteren drei Hemmungen von Rastlosigkeit, Gewissensunruhe, Schlaffheit, Trägheit, Müdigkeit und Zweifel, die dann die ganzen fünf Hemmungen ausmachen, wenn diese Dinge im Geiste vorhanden sind, sind wir nicht in der Lage, genau hinzuschauen, was da eigentlich passiert. Mögen und Nicht-Mögen, so wie diese anderen Hemmungen, sind Dinge, die uns sowohl davon abhalten, den Geist zur Ruhe zu bringen, zu stillen, als auch Weisheit zu entwickeln oder zu entfalten. Und deshalb sagt der Buddha, um überhaupt zu beginnen mit dieser Achtsamkeitsübung, sprich genau hinzuschauen, diese Aspekte unseres Daseins zu untersuchen, müssen wir in der Lage sein, diese Energie aufzubringen, die Achtsamkeit zu haben, unsere Weisheit benutzen und uns möglichst weit entfernt haben von diesem Hin und Her Gezerre des Geistes in Richtung Mögen und Nichtmögen. Idealerweise die fünf Hemmungen beseitigen, aber wie ich gesagt habe, wir sollten nicht in die Extreme verfallen, zu meinen, wir müssten erst die fünf Hemmungen komplett beseitigt haben, um Satipatthana üben zu können. Im Gegenteil, die Satipatthana-Übung, wenn richtig angewandt, führt zum Überwinden der fünf Hemmungen. Aber natürlich kann man auch sagen, dass je weiter wir uns entfernt haben oder insbesondere auf den höheren Ebenen von Satipatthana, wenn die Hemmungen weg sind und der Geist gesammelt ist, dann wird Satipatthana natürlich zu dem Werkzeug, was wirklich durchschneiden kann und Einsicht in die Natur unseres Daseins entwickeln kann. Dann habe ich im letzten Vortrag über die Atemachtsamkeit gesprochen, ein Aspekt des Körpers, der Atem, das Windelement, Bewegungselement, die erste Übung hier, wo da geht es um Anapanasati, Achtsamkeit auf den Atem. Der zweite Teil war die Betrachtung der vier Körperhaltungen, Körperstellungen, stehen, gehen, sitzen, liegen. Und der dritte Aspekt war Wissensklarheit, wo es darum geht, bei allen Dingen, die wir tun, genau um diese Dinge zu wissen. Und zu wissen, wenn wir uns bewegen, wie wir uns bewegen, wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir laufen, wenn wir uns hinlegen, etc. Also diese Achtsamkeitsübung nicht nur auf die vier Körperstellungen, nicht nur bei den vier Körperstellungen belassen, sondern auf alle unsere Aktivitäten von morgens bis abends ausdehnen. Und ich hatte interessanterweise dann gesagt, die Achtsamkeit auf den Atem, die eigentlich ja etwas subtiler ist und eigentlich schon eine, wie wir vielleicht sagen würden, formalere Form der Meditation ist, weil wir uns dazu nämlich eben auch hinsetzen und die Augen zumachen, steht in den chinesischen Agama an dritter Stelle. Das ist ganz interessant. Die Frage ist, wie war sie ursprünglich vom Buddha gegeben, die Reihenfolge? In den chinesischen Agamas ist in dieser Sutta die Atemachtsamkeit an dritter Stelle. Also es geht erst um die, oder spricht erst von den vier Körperhaltungen, dann von Wissensklarheit hinsichtlich aller unserer Dinge, die wir tun. Und dann kommt die Atembetrachtung und dann beginnt er oder über die Körperteile zu sprechen. Und da fangen wir heute an. Ist da sonst irgendwas, was ich vielleicht dazu noch sagen könnte, von denen, die hier waren, für die, die nicht hier waren? Also, wie gesagt, es ist schwierig, das immer wieder genau zu wiederholen. Alles, deshalb, wie gesagt, die Vorträge sind nicht umsonst aufgezeichnet. Könnt ihr euch gerne dann später, wenn die rauskommen, bitte darum bitten, dann können wir euch die geben. Ich fand den einen Aspekt interessant, dass du gesagt hattest, dir fällt es leichter, Achtsamkeit in den Tätigkeiten zu haben, wenn du so eine Grundmeditationsmantra, glaube ich. Ja. Also wenn du ein Element die ganze Zeit hast, genau. Und von da aus dann die Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit ausdehnen kannst. Die Achtsamkeit wirklich aufrecht zu erhalten mit der Wissensklarheit und auch der Energie fällt mir leichter, hatte ich letztes Mal gesagt, indem ich ein Meditationsobjekt versuche, die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Das heißt, ich benutze ein Mantra, Uto, was ich eigentlich, also ist austauschbar, aber in der Regel fast immer versuche, im Geiste zu wiederholen, aufrecht zu erhalten, sei denn ich mache Atembetrachtung oder andere Dinge. Insbesondere dann, wenn ich merke, dass der Geist zerstreut wird. Und ein Mantra zu haben, ein Meditationsobjekt zu kultivieren, zu entwickeln, ständig mit uns rumzutragen, ist der beste und sicherste Anker für die Achtsamkeit in der Gegenwart. Weil Achtsamkeit bzw. Geistesgegenwart meint, den Geist in der Gegenwart zu halten. Der Versuch, achtsam meinen Arm auszustrecken, meinen Arm zurückzuziehen, achtsam zu gehen, achtsam zu essen, achtsam zu trinken, achtsam zu reden, ist ein hoher Anspruch. diese Art von Achtsamkeit bei all unseren Handlungen aufrechtzuerhalten, ist sehr, also fordert eine Menge Energie. Und wir wissen, wie leicht wir zerstreut sind, wie leicht wir abgelenkt werden oder uns selber ablenken, weil wir eigentlich gar nicht genau hinschauen wollen, um ehrlich zu sein. Und von daher so ein Mantra zu haben, was uns immer wieder sozusagen als Spiegel oder als Reflexion dient, um zu sehen, ob ich wirklich bei den Dingen bin, weil mit dem Mantra hole ich die Restenergie rein, die ich normalerweise verplempere, indem ich zwar achtsam esse, aber für das Essen eigentlich nur 30% meiner Aufmerksamkeit brauche und mit 70% schon wieder ganz woanders bin. Wenn ich das Mantra aufrechterhalte, kann ich achtsamer essen, finde ich, als wenn ich es nicht aufrechterhalte. Es sei denn, meine Achtsamkeit ist so gut, dass der Geist sich nicht ablenken lässt, dass der Geist wirklich hundertprozentig bei der Sache ist oder eben so gut es geht. Dann brauche ich auch kein Mantra oder Meditationsobjekt. Aber es gilt eigentlich für alles, was wir machen. In dem Moment, wo wir merken, wir sind nicht bei der Sache, sollten wir uns auch eingestehen, dass wir nicht bei der Sache sind und was dafür tun. Und so ein Mantra aufrechtzuerhalten ist nach meiner Erfahrung einer der besten geschickten Mittel dafür. Ja. Also Achtsamkeit heißt, in der Gegenwart zu sein. Wenn wir merken, der Geist geht in die Vergangenheit, sind wir nicht mehr achtsam. Wenn der Geist in die Zukunft geht, sind wir nicht mehr achtsam. Wenn wir anfangen, die Dinge zu kommentieren, die wir machen, sind wir nicht mehr achtsam. Das heißt, wir sind eigentlich nie achtsam. Das ist die harte Wahrheit, die traurige Wahrheit. Wir sind nie achtsam. Wir sind immer nur so achtsam, wie wir sein müssen, um die Sachen soeben zu erledigen. Und der Rest, der geht spazieren. Ja. Das ist harte Wahrheit, aber da wir uns vielleicht als Wahrheitssuchende betrachten, sollten wir uns dieser Realität möglichst bald stellen und versuchen, da was für zu tun, dass unsere Achtsamkeit achtsamer wird. Also ganz wichtig vielleicht dann auch nochmal in dem Zusammenhang, Achtsamkeit ist nicht gleich Achtsamkeit. Wir brauchen für die meisten Aktivitäten sehr wenig Achtsamkeit. Und das weiß der Geist, beziehungsweise Gier, Hass und Verblendung wissen das. Und dementsprechend spielen die ganze Zeit mit uns rum, lachen sich ins Fäustchen, wenn wir denn glauben, dass wir achtsam sind. Ja, über den Einsichtsteil habe ich jetzt noch nichts gesagt vom letzten Mal, aber das kommt ja bei jedem Abschnitt wieder vor. Und dann gehe ich darauf dann auch nochmal entsprechend ein. Also der nächste Abschnitt ist der vierte, die Nichtschönheit, die Körperteile. Und die meisten werden recht schnell erinnern, worum es hier geht. Wiederum, ihr Bhikkhus, reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper. Alleine der einleitende Satz hier. Reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper. Reflektieren heißt, sich diesen Körper innerlich vergegenwärtigen. Die Kraft des Geistes dazu benutzen, um uns den vorzustellen. Wiederum, ihr Bhikkhus, reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, wie er von Haut umhüllt, von vielfältigen, unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. So, als ob es einen Sack gäbe mit Öffnungen an beiden Seiten, gefüllt mit vielfältigen Körnern, wie zum Beispiel Bergreis, rotem Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißem Reis. Und ein Mann mit guten Augen würde ihn öffnen und so systematisch darüber reflektieren. Dies ist Bergreis, dies ist roter Reis, dies sind Bohnen, dies sind Erbsen, dies ist Hirse, dies ist weißer Reis. Genauso reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, wie er von vielfältigen, unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Die Fähigkeit, uns unseren Körper auf diese Weise zu vergegenwärtigen, hängt von unserem Charakter ab. Beispielsweise jemand, der einen sehr visuellen Geist hat, der mag wohl in der Lage sein, vor dem inneren Auge diese Körperteile sich zu vergegenwärtigen in Form von Bildern. Andere Menschen sind mehr konzeptorientiert, haben also nicht so eine bildliche Weise oder Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz kann man sich auch als in konzeptueller Weise diese Dinge im Geiste vorstellen. Die Idee dabei ist, wie der Buddha bei diesem Gleichnis sagt, einfach nur zu betrachten, was da vorhanden ist. Wenn ich mir Bergreis und weißen Reis und Bohnen und Erbsen anschaue, dann ist das eigentlich ganz neutral. So. Also die Idee scheint jetzt nicht unbedingt darauf hinauszulaufen, sich da diese Dinge unbedingt widerlicher zu machen, als sie sind. Meine Buddha sagt ziemlich klipp und klar, Asuchi, das heißt so viel wie unrein, abstoßend, widerwärtig. Und das ist ja auch okay. Die ersten fünf, wenn ihr aufgepasst habt, sind die Dinge, die wir außen sehen. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Das sind die fünf, an denen wir pappen bleiben, meistens. Also wenn ich mir nicht eine Vorstellung von einem Körper habe oder Schönheit oder Reinheit oder wie auch immer, dann sehe ich Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. was darunter liegt, betrachten wir eigentlich in der Regel nicht. Und deshalb sind auch diese ersten fünf, die sogenannten Panchakamatane, die fünf Meditationsobjekte, die wir als, wenn wir ordinieren, als Bhikkhu, werden uns diese fünf als Meditationsobjekte gegeben. Kesa, Loma, Nakadanta, Tacho. Jeweils kurze zweisilbige Worte, die man auch wiederum als Mantra sehr schön verwenden kann. Und dann mit dem Geiste diese Dinge ausfüllen kann, um sich Kopfhaare zu vergegenwärtigen, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, die eigentlich die Symbole von Schönheit sind, aber die natürlich in sich selbst nicht besonders schön sind. Das Klassische ist irgendwie das Haar in der Suppe oder die Nägelklipsen, die irgendwo durch die Gegend springen, wenn ich mir die Nägel knipse. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Beim Nachbarn in den Kuchen oder so. Oder ja, auch Zähne sind irgendwie in sich nicht besonders attraktiv. Aber dieses Gesamtbild von Kopfhaaren, Körperhaaren, Nägel, Zähne, Haut ist das, was eigentlich Schönheit symbolisiert. Und die Idee ist eben, unseren Geist zu trainieren, dahingehend unsere Wahrnehmung zu verändern, um Aspekte in diesen Dingen zu sehen, die wir normalerweise nicht sehen, die aber ständig da sind. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist darauf getrimmt, in eine bestimmte Richtung zu gucken, auf eine bestimmte Weise wahrzunehmen, die Dinge zu sehen. Und diese Übung dient dazu, unsere Wahrnehmung, unsere Betrachtungsmöglichkeit, unsere Fähigkeit zur Reflexion, die wir ja nun mal haben, dazu zu benutzen, unsere Möglichkeiten auszudehnen, zu erweitern und zu sehen, dass wir eben nicht abhängig von diesen Dingen sind. Ja, ja, meine Beschreibung Kolben, also da wird nicht das Unschöne beschrieben, sondern für was die Dinge eigentlich da sind, im Kopf habe, war klar beschrieben, naja, das ist Dämpfmaterial und UV-Schutz. Ja. Und dann wird es ziemlich schräg, wenn man zum Friseur geht. Wenn es so rumgeht? Wenn man zum Friseur geht und sich sein Dämpfmaterial irgendwie alles hinlegen lässt. Ja, genau. UV-Schutz. Braun färben lässt. Ja, und es ist wir können sehen, hier ist eine Steigerung drin. Ja? Wir fangen an bei den Körperhaltungen, sitzen, gehen, laufen, liegen. Ja? Wir entwickeln Achtsamkeit hinsichtlich Dinge, die wir normalerweise nicht mit Achtsamkeit betrachten. Ja? Wann sind wir wirklich gewahr dessen, dass wir sitzen, gehen, liegen, stehen. Das sind Dinge, die einfach passieren, ohne dass unsere Achtsamkeit da überhaupt drauf schaut. Die Aufgaben, die wir verrichten, verrichten wir oftmals automatisch. Wir essen, trinken. Aber die Dinge wirklich sozusagen zu isolieren, um wirklich sich die anzugucken, machen wir eigentlich nicht. Und bei dieser Übung geht es um eine etwas genauere Betrachtung, das ist ja die Anatomiebetrachtung. Jeder von, ich weiß nicht, ob es von euch, wenn jemand Medizin studiert oder sich da ein bisschen auskennt, ich habe mir früher gerne so Anatomiebücher angeschaut, um zu sehen, wie der Körper von innen aussieht. Ich einfach wissen wollte. Also wenn jemand mal Nackenschmerzen hat von euch, guckt euch mal einen Anatomie-Querschnitt von dem Nacken an. Dann wundert euch nicht darüber, dass ihr Nackenschmerzen habt. Also wie viel Sehnen und Stränge und Schnüre und Drähte und hast du nicht gesehen, da irgendwie drin ist. Das ist überhaupt ein Wunder, dass wir nicht ständig Nackenschmerzen haben. Ne? Oder so ein Gehirn, ne, mal irgendwie aufgeschnitten zu sehen. Oder überhaupt die ganzen Innereien, ne, die ganzen Teile oder auch selbst ein Querschnitt von einem Haar unter einer Lupe. Ne, oder all diese Dinge. Also ist der Beginn, und ich meine, es geht ja um diese Nicht-Schönheit. Schönheit kennen wir ja alle. Da wollen wir ja hin. Ja? Und von der Nicht-Schönheit rennen wir weg. Aber dass die Nicht-Schönheit eigentlich ein Bestandteil dessen ist, was wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, ist ja was wir normalerweise nicht sehen. Ja? Und deshalb geht es halt bei dieser Übung darum, erstmal zu gucken, ja, was ist denn so ein Körper? Wie ist der aufgebaut? Wie ist der strukturiert? Ja? Und von daher ist das noch relativ neutral. Ja? Natürlich, viele von uns oder die meisten von uns vielleicht, wenn wir das zum ersten Mal hören, dann werden wir schon irgendwie stutzig. Ja, insbesondere, wenn es dann auf die Flüssigkeiten geht hier. Ja? Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Teig, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. Ja, sind halt die Flüssigkeiten, die aus neuen Löchern ständig austreten. Der Körper hat 9 Löcher, wo ständig irgendeine stinkende Brühe rausläuft. Talg aus den Augen, Rotze aus der Nase, Speichel aus dem Mund, Kot aus dem Hintern, Urin. Und die Dinge haben natürlich ihren Zweck. Wie die Elke gesagt hat. Und deshalb, je nachdem, wie wir uns die Sache eben angucken, ich meine, wenn ich mir Brüste angucke von einer Frau, schöne Brüste, dann kann ich natürlich, wie die Elke gesagt hat, sagen, oh, die sind dazu da, um Kinder zu füttern. Das ist eine natürliche Funktion. Aber wenn ich jemand bin, der auf Titten steht, dann ist das irgendwie sekundär, dass die irgendwie Kinder füttern. Ja? Also man muss halt den Grad seiner eigenen Gier oder Lust oder seines eigenen Hasses oder der Aversion, man muss den eigenen Charakter einschätzen können. Und dann entsprechend die Reflexion, weil das geht hier noch einige Seiten weiter, benutzen, die für uns zuträglich ist, uns von diesem Körper so weit zu distanzieren, dass wir nämlich sehen können, auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet oder äußerlich als einen Körper betrachte. Das heißt, ich betrachte den Körper als Körper. Nicht als mein Körper, nicht als dein Körper oder als ihr Körper oder sein Körper, sondern ich betrachte Körper als Körper. Der macht sein Ding. Der ist zusammengebraut aus den 4 Elementen, von Mama und Papa gezeugt, mit Haferschleim aufgepäppelt. Und der ist jetzt da, der Körper. So. Aber das Problem ist ja, wenn das mein Körper ist. Weil dann wird mein Körper alt und krank und stirbt. Wenn ich meinen Körper innerlich als Körper betrachte oder äußerlich, heißt, ich kann auch nach außen reflektieren. Ich kann sagen, so wie mein Körper, so auch dein Körper. Wie dein Körper, so auch mein Körper. Wie die Körper da draußen, so der Körper hier drin. Das heißt, ich kann den Schluss ziehen, dass alle Körper gleich sind. Wenn ich wirklich ein einziges Haar der Wirklichkeit gemäß sehe, sehe ich alle Haare im ganzen Universum, weil die alle gleich sind. Wenn ich meinen Körper verstehe, verstehe ich die Körper da draußen. Wenn ich die Körper da draußen verstehe, verstehe ich den Körper hier drin. Das ist die Übung, die der Buddha gibt. Er sagt ja oder. Ich kann entweder den Körper als Körper innerlich oder den Körper als Körper äußerlich betrachten. Aber ich muss es letztendlich nach innen bringen. Ich muss letztendlich verstehen, dass mein Körper und die Körper draußen einfach nur Körper sind. Oder ich kann reflektieren, den Körper als Körper betrachten, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet oder er verweilt, indem er Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet oder er verweilt, indem er Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet oder Ursprungs- und Auflösungsfaktoren. Das heißt, ich gehe dann einen Schritt weiter und sehe, dass in diesem Körper Bedingungen vorhanden sind, die entstehen und vergehen. Da gibt es Faktoren, die diesen Körper entstehen lassen und gibt Faktoren, die diesen Körper zum Auflösen bringen. Die Hitze beispielsweise, die dazu da ist, unsere Nahrung zu verdauen, ist unter Umständen auch die, die uns umbringt. Oder das Wasserelement, was dazu da ist, um den Körper zusammenzuhalten und gewisse Dinge zu transportieren, ist unter Umständen auch irgendwann das, was uns umbringt. Das Windelement, was für unsere Atmung zuständig ist, Bewegungselement, hat seine Funktion als Auflösen, als Ursprungsfaktoren, kann aber auch als Auflösungsfaktor dienen, wenn die Atmung stillsteht oder da irgendwas nicht mit in Ordnung ist. Das heißt, wir können in diesem Körper die Vergänglichkeit betrachten, indem wir sehen, wie die Dinge bedingt entstehen, ihren Lauf nehmen und wieder vergehen. Wir können den Geist dazu benutzen, den Körper unter die Lupe zu nehmen, unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Aspekt, dass in diesem Körper Ursprungs- und Auflösungsfaktoren da sind und die bringen uns dazu, dass der Geist sich davon ablöst, weil er nämlich achtsam, geistesgegenwärtig, wissensklar, eifrig verweilt und diese Dinge als Dinge erkennt. Er erkennt diese Dinge als, er erkennt Körper als Körper. Der Geist sieht Körper als Körper. Und das ist halt der nächste Schritt hier, wo der Buddha dann sagt, oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Das heißt, ich weiß einfach nur, da ist Körper. Aber es ist nicht mehr mein Körper. Ich kann Körper betrachten, achtsam, eifrig, wissensklar, Körper als Körper sehen. Und das ist halt das Schwierige. Das wird man nicht, man normalerweise ja nicht machen. Die Distanzierung ist das, was dem Geist erlaubt, sich zurückzuziehen. Das Problem ist, wir ziehen uns nicht zurück. Es geht also nicht darum, jetzt den Körper schlecht zu machen oder widerwärtig zu machen, sondern es geht darum, eine Perspektive zu etablieren, die dem Geist erlaubt, Körper als Körper zu sehen. Weil wenn das Körper ist, ist das nicht mein Problem. Wenn das mein Körper ist, ist das mein Problem. Und dann kann ich nicht unabhängig verweilen, an nichts an der Welt anhaftend. Sondern ich bin abhängig und ich hafte an diesem Körper an. Und wenn ich Pech habe, noch an einem anderen Körper und vielleicht sogar noch an noch einem. Eben, mit wem habe ich letztlich noch gescherzt? Ach ne, mit Jerry war das, genau. Und Jerry gesagt, haben wir auch über die fünf Kandas gesprochen, also die fünf Daseinsgruppen, also Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Gestalt und Bewusstsein. Ich gesagt, ja Jerry, ich weiß, fünf Kandas sind schon eine harte Bürde, aber stell dir vor, du hast dann irgendwann 10 Kandas und irgendwann hast du 15 Kandas und irgendwann hast du vielleicht sogar 20 Kandas. Hat Lumpa Blieren mich immer mit aufgezogen. Ja? Gesagt, ja, Jatamalo, Jatamalai, Jamaidai Kansip, no. Alter Tamolo, was machst du nur, damit du nicht mitsehen kann, dass irgendwann da stehst, statt mitfahren. Ist verständlich, ne? Brauche ich nicht weiter zu erklären. Gut. Ja. Ja, und das ist nicht umsonst eine hohe geistige Übung. Das ist irgendwie wirklich eine Sache, die ja auch eine Menge Mut mit sich bringt. Ne? Und deshalb ist es halt schade, dass man so ein Talk nicht an einem Abend geben kann, weil es geht natürlich am Anfang erstmal darum, auch den Geist, und deshalb meine ich, dass der Buddha auch mit Atmungsbetrachtung anfängt, wenngleich auch die Chinesen das irgendwie an dritte Stelle gesetzt haben, warum, weiß ich nicht. Aber es ist die Atmungsbetrachtung, die erstmal noch neutraler ist und die auch zur geistigen Sammlung führen kann. Das heißt, je mehr geistige Sammlung wir haben, je mehr Freude im Geist ist, je mehr Energie da ist, umso mehr Mut und Kraft haben wir ja, uns die Sachen wirklich so anzugucken, wie der Buddha sagt, nämlich Körper als Körper. Wenn ich einen Sack aufschneide und da ist irgendwie Hirse und Reis und Bohnen und Erbsen drin, dann habe ich auch kein Problem, mir die anzugucken. Dann kann ich die Erbsen unter die Lupe nehmen und genau hingucken. Und ganz neutral, genau wie ein Anatomiestudent, der seine erste Leiche seziert, der kann dann mit dem Skalpell irgendwie reinschneiden und die ganzen Sachen voneinander trennen. Das ist nicht sein Körper. Das ist eine Leiche, die irgendjemand zur Verfügung gestellt hat für den Anatomiestudenten oder den angehenden Arzt und die der auseinanderflicken kann. Da hat er keine emotionale Involviertheit mit dieser Leiche, die er da auseinanderschneidet. Das ist ein Job. Und da ist eine gewisse Neutralität da. Aber um diese Neutralität in unserem eigenen Geist zu schaffen, brauchen wir einen stabilen Geist. Und deshalb brauchen wir auch erstmal dieses Wegkommen von Mögen und Nichtmögen. Gerade bei der Übung wird das ganz offensichtlich, warum das unmöglich ist, die Übung auszuüben, wenn dieses Mögen und Nichtmögen noch stark im Geiste vorhanden ist. Ich kann mir den Körper nicht so neutral angucken und entsprechend auseinanderdröseln, wenn ich noch zu stark daran hänge. Ich muss mich in gewisser Weise durch geistige Sammlung davon schon mal ein Stück weit abgelöst haben. Und dann macht das auch Spaß. Das ist ja das Schöne. Das ist ja eine Übung, die wirklich Spaß macht, weil die produziert ja Einsicht. Ich meine, dieser letzte Teil, da geht es um Einsicht. Einsicht in die Wahrheit, Einsicht in die Natur der Dinge. Einsicht in das, was unsere vermeintliche Existenz ausmacht. Und so eine Einsicht schafft Freude und Sicherheit und Stabilität und Festigkeit. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Der Buddha lehrt uns ja nicht irgendwie da zu sitzen und irgendwie in Aversion gegenüber dem Körper zu verweilen. Das ist nicht der Sinn der Aufgabe. Nicht der Sinn der Übung. Also um nochmal diesen Einsichtsteil nochmal zu rekapitulieren, es geht darum, den Körper als Körper, innerlich oder äußerlich. Und der Buddha sagt hier immer oder. Das heißt, wir können eigentlich anfangen, wo wir wollen. Aber wichtig ist, er wird nachher nach innen bringen. Also wenn wir draußen anfangen, uns den Körper äußerlich vorstellen oder selbst Anatomiebilder, die ich damals benutzt habe, konnte ich benutzen, um dann diese Dinge nach innen zu bringen. Aha, genau wie da, so auch hier, wie hier, so auch da. Und zu sehen, wie diese Dinge entstehen und vergehen, wie da diese Abläufe stattfinden, körperlichen Abläufe, Dinge, die entstehen und vergehen. Körper steht nie still, da passiert immer irgendwas. Das wird ständig eigentlich alt. Also die Idee von Altern, die bei uns eigentlich erst ab 20 anfängt, die fängt eigentlich in dem Moment an, wo wir geboren sind. Der Körper fängt an, alt zu werden, in dem Moment, wo er anfängt zu existieren. Und Krankheit und Alter und Tod sind Dinge, die dem Körper fremd sind. Der Körper wird nicht alt. Der Körper wird auch nicht krank. Der Körper stirbt auch nicht. Das ist dem Körper völlig egal. Das ist dem so egal, wie alt er ist. Der hat auch nicht den Anspruch auf Krankheit oder Gesundheit. Das sind Dinge, die da ablaufen, natürliche Phänomene. Aber der Körper wird nie auf die Idee kommen zu sagen, ich bin jetzt krank. Das ist, weil das unser Körper ist, deshalb wird er krank. Weil unser Körper ist, deshalb wird er alt. Weil mein Körper ist, deshalb stirbt er. Und deshalb wird der Buddha am Anfang von der Sutta gesagt, ist der direkte Weg, der zum Ende von Leiden führt. Ende von Leiden ist, ein Teilaspekt davon ist, keine Angst mehr vor dem Tod haben zu müssen, weil da nichts ist, was stirbt. Tod ist eine Illusion, gibt keinen Tod. Stirbt nichts. Stirbt nur für jemanden, der an dem hängt, an dem Zustand hängt, den wir als unser, als meins betrachten. Nur dann ist diese Veränderung eine Bedrohung. Für jemanden, der sich mit dem Körper nicht identifiziert, ist Alter, Krankheit und Tod keine Bedrohung. Das sind natürliche Phänomene, die sind genauso in der Natur überall vorhanden. Nur da haben wir kein Problem damit. Deshalb haben wir ja auch weniger ein Problem damit, wenn jemand anders stirbt. Aber je näher das natürlich an uns selber heranrückt, umso schwieriger ist es natürlich, weil da eben halt wir uns mit identifizieren. So. Also ihr könnt schon sehen, es ist nicht so leicht, diese Übung überhaupt zu machen. Und es ist noch schwieriger, die so zu machen, dass sie wirklich dann auch zu dieser Einsicht führt. Aber wichtig ist, dass wir den Mut aufbringen, unsere Wahrnehmung dahingehend auszudehnen, dass wir diesen Dingen überhaupt einen Raum oder einen Platz einräumen. Weil wenn wir nur in der gewohnten Weise diesen Körper betrachten, so wie jeder den Körper betrachtet, dann verpassen wir die Chance, wirklich Einsicht in die Natur des Körpers zu bekommen. Also wir müssen so viel Vertrauen haben in den Buddha, dass er das gesagt hat aus Mitgefühl, aus Weisheit, um uns da wirklich weiterhelfen zu wollen. Der wollte unser Leben nicht verschlechtern. Die fünfte Übung, dann die vier Elemente. Wiederum, ihr Bhikkhus, reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper. An welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Elementen besteht. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement. So wie sich ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, der eine Kuh geschlachtet hat, an der Wegkreuzung niedersetzt, mit der Kuh zerlegt in Einzelteile, genauso reflektiert ein Bhikkhu systematisch über diesen seinen Körper, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den vier Elementen besteht. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement. Auf diese Weise verweilt er, indem er den Körper innerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich als einen Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an. Auch auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Wenn ich erinnere, das Gleichnis bei den 32 Körperteilen war das Gleichnis von einem Sack mit verschiedenen Getreidesorten. Und hier gibt der Buddha jetzt dieses interessante Gleichnis von einem Metzger oder seinem Gehilfen, der eine Kuh geschlachtet hat. Und das ist das gleiche Gleichnis, oder ist ein Gleichnis, was wiederum darauf hindeutet, dass ein Metzger nicht mehr denkt Kuh, in dem Moment, wo die in Einzelteile zerlegt worden ist. Da ist dann Haxe und da ist dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Metzger, der Udo ist nicht hier heute Abend. Da gibt es dann die unheimlich, die tollsten Beschreibungen und die tollsten Namen für all die Teile, die du da irgendwie beim Metzger auf der Stange hängen siehst. Aber kein Mensch sagt dazu mehr Kuh oder Schwein. Ja? Das ist dann irgendwie, ja. Das heißt, auch da ist in dem Moment wieder eine Neutralität, die ganz wichtig ist. Die vier Elemente sind Dinge, die in der Natur überall vorkommen. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Hier natürlich das Raumelement nicht mit einbezogen. In welcher Stellung er sich auch immer befindet. Heißt, wir können diese Übung auch wiederum in jeder Körperstellung machen. Ob wir nun stehen, gehen, sitzen, liegen. Wir können systematisch über diesen Körper reflektieren und uns vergegenwärtigen, wie, wo die verschiedenen Elemente in unserem Körper vorhanden sind, wie die beschaffen sind. Und zum Beispiel in den 32 Körperteilen, in der ersten Aufreihung, dann ging es halt von fest nach flüssig. Die ersten Teile waren fest. Die letzten Teile waren flüssig. Und hier bei den Elementen haben wir dann halt auch das Windelement, das Feuerelement. Heißt, wir können in diesem Körper suchen, wir können den Körper betrachten, über den Körper reflektieren, indem wir sehen, ja, wie verhält es sich denn mit dem Erdelement? Wir können die Körperteile untersuchen und die den Elementen zuordnen. Oder wir können auf Festigkeit oder auf Flüssigkeit oder auf Beweglichkeit achten. Wir können auf das Windelement achten, ob im Darm oder in der Lunge oder in den Gliedmaßen. Überall ist Sauerstoff gelöst. Windelement ist überall im Körper vorhanden. Und je genauer wir hinschauen, je achtsamer wir sind, je geistesgegenwärtiger, je mehr gesammelt der Geist ist, umso mehr schaffen wir es auch oder sind dazu in der Lage, diese verschiedenen Elemente im Körper zu entdecken. Und das ist auch eine ganz spannende Sache. Also alleine über das Feuerelement, alleine die Anstrengung überhaupt nach Wärme im Körper zu suchen, ist total spannend. Dann merken wir plötzlich, wo überall das warm ist. Oder wo sich überall dieses Wärmeelement manifestieren kann. Manchmal, wenn ich das gemacht habe, bin ich in Schweiß ausgebrochen. Wurde plötzlich alles heiß. Oder plötzlich wird dir kalt. Oder du merkst plötzlich, wie Körperteile vibrieren. Insbesondere, wenn du Schmerz irgendwo hast und gehst in diesen Schmerz rein, siehst du, das ist eigentlich ein Windelement, das Bewegungselement. Schmerz ist Bewegungselement. Da ist natürlich auch Hitze da, es sind verschiedene Elemente, die da zusammenwirken. Aber diese Bewegung, diese Vibration, die im Körper überall auf subtile Weise vorhanden ist, die überhaupt erstmal zu wahrzunehmen. Das braucht halt eben dieses bewusste sich hinsetzen und der Buddha sagt, systematisch über diesen seinen Körper reflektieren. Man muss sich anstrengen. Atapi sampajano satima. Man muss die richtige Anstrengung sein. Ich muss die richtige Ausrichtung des Geistes sein. Ich muss es schaffen, in der Gegenwart zu bleiben. Das heißt, die ganzen Sachen, die der Buddha am Anfang sagt, die sind wichtig, weil sonst sonst ist das halt nicht systematisch. So der Geist, der geht dann nach seiner normalen Gewohnheit in der Regel assoziativ vor. Das heißt, wir kommen dann von einem zum anderen, aber es ist kein systematisches Reflektieren, sondern es ist mehr ein assoziatives Reflektieren, wo wir von einer Sache zur anderen kommen, eben wie der Geist gerade Lust hat. So. Aber wirklich den Geist bei einer Sache zu halten, wirklich mal ein so ein Element unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, das ist ganz spannend. Oder beim Essen zu reflektieren. Erdelement da draußen, Erdelement hier drin. Kann ich als Elemente Körper außerhalb betrachten. In dem Moment, wo ich die in meinen Mund stecke, ist der Körper innerlich. Die vier Elemente füttern die vier Elemente. Irgendwann verbinden die sich und dann ist das mein Körper. Und vorher war das Nahrung, war das Elemente da draußen irgendwo. Und wenn das Einsicht produziert oder ne, wenn das Richtung Wahrheitsfindung geht, dann ist das unheimlich spannend und unheimlich erhebend auch oder erbaulich. Dann kommt Freude auf. Weil du plötzlich anfängst, Dinge zu sehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Das ist ja der Sinn der Sache. Klar, vier Elemente, die haben wir alle in der Schule schon mal gehört. Haben wahrscheinlich auch im Unterricht darüber gesprochen. Aber die wirklich bei uns mal wirklich unter die Lupe zu nehmen, eine komplett andere Geschichte. Aber wie der Buddha sagt, wir können ja erstmal draußen anfangen. Vier Elemente können den anderen Leuten, die betrachten, unter dem Aspekt von vier Elementen. Also ist Lobo Chop in Jhana gegangen. Die Elemente-Reflexion. Kennt er ja die Geschichte mit dem Tiger. Lobo Chop damals von Burma zurückgelaufen durch den Dschungel. Und schon tagelang auch nichts mehr zu essen gehabt. Und dann irgendwann mitten in der Nacht durch so einen Wald gelaufen. Mit seiner Kerzenlaterne. Und plötzlich waren rund um ihn herum waren Tiger. Und ja, das wäre halt gewesen für ihn. Wäre halt Tigerfutter gewesen. Und hat halt genauso reflektiert. Tigerzähne, Feuer, Erde, Wasser, Luft, mein Körper, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Tiger, Fell, Feuer, Erde, Wasser, Luft, meine Haut, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Reflektiert, dass wenn der Tiger ihn jetzt frisst, dass eigentlich nur vier Elemente sind, die sich da irgendwie anders verbinden. Ja. Und dann hat er irgendwie Klick gemacht, dann ist er irgendwie in viertes Jhana gegangen, durch die tiefe Einsicht, also ein ganz tiefer Samadhi-Zustand, und hat da gestanden und ist irgendwie zur Morgendämmerung, als es schon anfing hell zu werden, kam er aus dem Samadhi raus, also er war sechs Stunden, ich weiß nicht wie viele Stunden da in dem Zustand von Samadhi, stand noch genauso, seine Kerze war natürlich schon längst runtergebrannt, aber stand halt immer noch genau da. Und im Umkreis von 2 Metern um ihn herum waren Tigerspuren. Aber die sind nicht näher als 2 Meter an ihn angekommen. Samadhi ihn davor bewahrt. Eine der Wundergeschichten aus der Waldtradition. Immer wieder recht illustrativ ist, weil das war genau die Einsicht. Also wir wissen, dass Samadhi uns vor solchen Sachen beschützen kann. Die Power von Samadhi ist endlos, grenzenlos, sagt der Buddha. Es ist unmöglich, dass wir in so einem Zustand dass er irgendwo zustoßen kann. So. Aber diese Reflexion über die vier Elemente war eben genau das, was dem Geist erlaubt hat, sich zu lösen und sich zu sammeln. Und dann war der Körper wie eingefroren, wie so eine Salzsäure da halt gestanden, stundenlang. Und die Tiger sind halt, konnten halt nichts mehr anfangen. Fasst du nicht mehr ins Beuteschema. Fasst du nicht mehr ins Beuteschema, genau. Ja, und gerade bei den Elementen, da kann man natürlich auch Entstehungsfaktoren und Auflösungsfaktoren schön betrachten, weil Elemente, die setzen sich ja ständig neu zusammen. Da passiert ja auch die ganze Zeit was. Und gerade bei der Atmung oder bei der Hitze, Verdauung. Aber es kann eben auch dazu führen, dass wir wirklich einfach nur sehen, da ist Körper. Die vier Elemente und Körper ist eins. Körper sind vier Elemente sind Körper. Das ist einfach nur Körper, nicht mehr mein Körper. Vier Elemente habe ich keinen Anspruch drauf. Kann ich nicht claimen als mein. Die vier Elemente hier drin, genau wie die vier Elemente da draußen, sind Naturelemente. Die machen ihr Ding. Ob ich das will oder nicht will, ist den Elementen völlig egal. Interessiert die überhaupt nicht. Haben die echt kein Problem mit. Und ich finde es, überlegen, wenn man von einem der vier Elemente von außen dem Elementehaufen hier zu wenig zuführt, zu lang, dann geht er ein. Genau. Ja. Ja, das ist genau diese Abhängigkeit. Ja, oder von die Abhängigkeit auch von innen und außen. Ja, da ist ja auch dieser Aspekt von Entstehung und Vergehen mit drin. Ja, das heißt, wir brauchen die Elemente von außen als also Entstehungsfaktoren. Wir führen dem Körper Nahrung zu, genau wie wir dem Körper Atem zufügen. Wir führen dem Körper Wasser zu. Wir führen dem Körper Wärme zu. Ich habe euch heute keine Wärme zugefügt. Ich hoffe, ihr friert heute Nacht nicht allzu sehr. Ich habe im Verborgen die Heizung nicht angemacht, den Ofen. Aber es ist ja nicht mehr so kalt draus. Könnt ihr morgen früh, wenn ihr wach werdet, über die vier Elemente reflektieren. Ja, vielleicht nochmal an die Gleichnisse erinnern, weil das habe ich eigentlich im Zuge dessen, dass ich mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt habe, erst nochmal so für mich selber rausgestellt, habe ich also früher nie so drüber nachgedacht. Man klar, mit dem Sack, mit dem Reis, das kann ich, aber an die Kuh konnte ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern, schon länger nicht gelesen hatte. Aber Es ist genial, vom Buddha diese Gleichnisse anzubringen, weil verdeutlicht das eben wirklich nochmal, wie so ein Metzger sich eben von dem Tier distanziert und sich ja auch irgendwo distanzieren muss. Ich meine, Metzger zu sein, ist nicht umsonst ein unheilsamer Lebenserwerb. Tiere töten ist unheilsam, Punkt, aus. Gibt es also nichts dran zu rütteln. Aber damit so ein Metzger überhaupt in seinem Herzchen überleben kann, muss er sich ja auch irgendwo ein Stück weit davon distanzieren. Und das ist ja genau, warum da jetzt irgendwelche, wie heißen die, Euphemisms in Deutsch, wie sagt man? Euphemismen benutzt werden, um die Schinken und Specke und all die Dinge, die man eben so kaufen kann, da jetzt an Mann zu bringen. Das ist halt nicht mehr Kuh, sondern das ist Fleisch. Und damit hat der Metzger eine gewisse Distanz, genau wie ich eine Distanz habe. Und das einfach viel neutraler betrachten kann, wenn ich den Körper mir vorstelle wie einen Sack, den ich irgendwie aufmache, wo irgendwie verschiedene Getreideformen drin sind. Oder wie so ein Anatomiestudent eine Leiche seziert, weil das eben Teil seines Jobs ist. Das ist ein Körper, den der da als Körper seziert. Das ist nicht die Tante Erna oder der Onkel Peter, der da irgendwie auf dem Teller liegt, sondern das ist ein Körper, der dazu da ist, seziert zu werden für einen ganz bestimmten Zweck. Und diese Betrachtungen hier verfolgen einen ganz bestimmten Zweck. Die haben in sich überhaupt gar keine Bedeutung. Die haben einzig und allein den Zweck dieser Einsicht, nämlich zu sehen, das ist ein Körper und das ist nicht mein Körper. Weil nur dann kann der Geist sich vom Körper lösen. Irgendwann löst der Geist sich sowieso vom Körper. Spätestens wenn wir den Löffel abgeben, verabschiedet der Geist sich. Es ist besser, wenn wir das vorher schon schaffen. Das ist halt die Idee dabei. Ich habe mal eine Frage. Ja? Und zwar die vier Elemente. Sagt der Buddha irgendwas, wo die herkommen? Welche Geisteshaltung da dahinter steht? Geisteshaltung steht da gar nicht hinter. Die vier Elemente? Wo die herkommen? Wenn der Buddha von Elementen spricht, das jetzt hier, kommt das nicht raus, aber in anderen Teilen spricht er von sechs Elementen. Feuer, Erde, Wasser, Luft, Raum und Bewusstsein. Und wenn du sagst vom Geist, also die geistige Komponente ist das Bewusstsein. Dann heißt Feuer, Erde, Wasser, Luft und Raum sind nicht Geist. Und Bewusstsein ist nicht Feuer, Erde, Wasser, Luft, Raum. Das sind verschiedene Elemente, die alle in sich ihre Realität haben und die kombiniert in verschiedenen Formen sich manifestieren, wie beispielsweise in dem menschlichen Körper oder im tierischen Körper, ja, aber beispielsweise in der Natur, wie Bäume oder Felsen oder so, ist kein Bewusstsein vorhanden. Das heißt nicht, dass nicht Geistwesen an diesen Orten oder in diesen Dingen leben können. Also in dem Wasserelement können auch Geistwesen leben. Also die buddhistische Kosmologie spricht auch von anderen Daseinsbereichen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu sehen, dass hinter den Elementen jetzt unbedingt, ich weiß nicht, wenn ich dich da richtig verstanden habe, du sagst, wo kommen die her? So diese Geistessache. Das sind verschiedene Dinge. Also Mensch hat Körper und Geist. Körper ist Körper, Geist ist Geist. Geist ist nicht Körper, Körper ist nicht Geist. Das ist die erste grundlegende, wirklich tiefe Einsicht, die zur Befreiung führt. Weil wenn wir das verstanden haben, dann ist eigentlich Tod bzw. das Ende vom Körper schon kein Problem mehr, wenn wir wirklich verstanden hätten. Aber das Problem ist dann eben diese Zusammensetzung oder dieses Ergreifen der vier Elemente von dem verblendeten Bewusstsein ist eigentlich das, wo das Problem liegt. Das heißt, in der Natur hast du die vier Elemente und du hast auch andere Wesen, die wiederum Bewusstsein haben. Also jedes, wenn der Buddha von Wesen spricht, spricht er immer von einem Wesen, was die fünf Daseinsgruppen hat. Also jetzt nicht hier in dem Kontext, aber ich habe eben kurz angerissen, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Gestaltung, wie Denken beispielsweise und Bewusstsein. Diese fünf machen ein Wesen aus, in der Regel. So, das heißt, egal auf welcher Daseinsebene du schaust, du findest immer diese fünf Daseinsgruppen. Ob in himmlischen Bereichen, in höllischen Bereichen, dämonischen Bereichen, tierischen Bereichen, Geisterbereichen, brahmanischen Bereichen, ganz egal wo. Das ist immer eine Kombination von diesen fünf Daseinsgruppen, wobei die körperliche Komponente unterschiedlich geartet ist. Das heißt, die Wesen, die wir nicht sehen können, ob das nun Geister sind oder himmlische Wesen oder Dämonen, deren körperliche Struktur, also deren vier Elemente oder fünf Elemente mit einschließlich Raum, sind halt feinstofflich. Das heißt, das sind nicht wie unsere grobstofflichen Elemente. Sind dann die Elemente, die vier Elemente, quasi Schwingungszustände, energetische? Weiß ich nicht, musst du dem Kind einen Namen geben. Ich meine, die haben eine Funktion. Ne? Wasser, Kohäsion, Zusammenhalt, die Funktion von Wasser. Luft, Wind, Bewegung, ne? Hat die Funktion von Transport, von Bewegung, von Atmung. Ne? Hitze, ne? Ausdehnung, Zusammenziehung, Wärme, Kälte. So, das heißt, diese Elemente sind vier jeweils separate Klassen von Elementen, also sind grundsätzlich, haben verschiedene Aspekte, verschiedene Bedingungen und verschiedene Funktionen. So. Ja, wenn ich jetzt anfange zu sagen, das sind irgendwelche Schwingungen oder so, dann fange ich da irgendwas an, drüber zu sagen, was, kann ich nichts mehr anfangen. Interessiert mich auch nicht, wie die schwingen. Die schwingen mit Sicherheit. Ja? Aber ist es wichtig für mich, das zu wissen? Ja? Ich meine, gut, wenn ich jetzt einen wissenschaftlichen Anspruch habe, dann kann ich irgendwie mit Quantenphysik und was ich irgendwelchen Sachen arbeiten. Ja? Aber was der Buddha halt versucht hier zu sagen, ist, diese vier Elemente sind sowieso für uns nur in unserer Wahrnehmung relevant. Also der Buddha ist nicht so weit gegangen und gesagt hat, da draußen existieren die vier Elemente nicht. Aber er sagte, das, was wir wissen, ist immer nur das, was in unserer Wahrnehmung ist. Das heißt, meine Wahrnehmung von den vier Elementen ist anders als deine Wahrnehmung von den vier Elementen, als die Wahrnehmung von Stefan und von Sven und von allen anderen. Das heißt, unsere Arbeit, unsere Praxis, unsere Meditation, unsere Reflexion, unsere Einsichtsmeditation ist immer eine persönliche, individuelle Sache. Das heißt, ich muss in meiner Wahrnehmung gucken, wie kann ich das verstehen, wie kann ich da Einsicht rein entwickeln. Und da muss jeder seine geschickten Mittel entwickeln. Deshalb gibt der Buddha ja so viele verschiedene Möglichkeiten, den Körper zu betrachten, weil auch so viele unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Für den einen reicht es vielleicht, irgendwie die 32 Körperteile zu betrachten, um irgendwie Einsicht in Körperlichkeit zu bekommen. Der eine hat mehr Zugang über die vier Elemente. Das nächste ist die Leichenfeldbetrachtung, was mit dem Körper passiert, wenn der tot ist. Oder der eine, für den einen reicht es, wenn er sich auf die Körperhaltung. Das reicht. gehen, stehen, sitzen, laufen. Ja, da ist genug da, um Einsicht zu entwickeln. Ja, nur reicht es uns, um uns da von diesem Körper zu distanzieren. Ja, oder genau wie die Elke sagte, oder wie ich halb scherzend sagte. Ja, die Funktion von Brüsten, die kennen wir alle. Ja, aber schaffen wir darüber, unsere Anhaftung an Körperlichkeit loszuwerden? Ja? Oder brauchen wir ein etwas gröberes Mittel oder ein heftigeres Mittel, um uns mal irgendwie richtig einen von Latz zu knallen? Ja? Weil das kommt darauf an, wie grobschlächtig wir geartet sind, wie viel Gierhass und Verblendung wir haben, wie viel Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit wir benutzen. Das heißt, unsere spirituellen Fähigkeiten sind unterschiedlich. Deshalb müssen wir auch unterschiedlich praktizieren. Vorausgesetzt, wir wollen überhaupt. Auflösungsfaktoren, das ist mir noch nicht ganz klar, wie das jetzt bei den Körperteilen und bei den Elementen ist, was da jeweils die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren sind, weil mit den Körperteilen könnte ich ja auch sagen, ja, jedes Organ braucht halt Wärme und braucht irgendwie Flüssigkeit und braucht irgendwelche Stoffe und so weiter und braucht Atemenergie und so. Und die brauchen alle ihre Nahrung. Und bei den Elementen selber, die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren? Ja, wenn das Windelement, also konkret auf die Atmung bezogen, ist die Ein- und Ausatmung ist ja als Kaya Sankara irgendwie das, was den Körper aufbaut oder am Leben erhält. Ja? Zum Beispiel, oder in Form der Elemente führst du dem Körper ja auch über die Nahrung beispielsweise Wärme zu, ja? Oder Flüssigkeit. So. Und dann entsteht halt irgendein Prozess und irgendwann löst sich das wieder auf und das trocknet wieder aus und dann musst du halt wieder dazuführen beispielsweise. Also, weiß ich nicht. Oder dass man sagen kann, dass ein funktionierender Körper da ist, ist der, sag ich mal, Ursprungsfaktor, dass auch diese Elemente hier zusammensitzen, dass die auch zugeführt werden können. Aber wenn der Körper nicht mehr funktioniert und auseinanderfällt, dann ist das quasi der Auflösungsfaktor für den Körper als auch das Zuführen der Elemente. Würde ich noch nicht mal, würde jetzt noch nicht mal bis zum Tod gehen, ne? Aber jede Veränderung in eine negative Richtung, also jede Form von Krankheit beispielsweise, ne, ist mit einem Auflösungsfaktor verbunden, weil sich da irgendwas offensichtlich aufgelöst hat, was nicht mehr da ist. Oder könnte man sagen, bei der Nahrung Festes, was ich zuführe, oder auch vielleicht Flüssiges, Ursprungsfaktor weiß ich jetzt nicht, aber Auflösung, das Feuerelement, wo es heißt, dass genau, ja die, das Verbrennung. Wärme, was die Verbrennung, ja, Verbrennung ganz macht, genau. Was das Feuerelement, dann Erdelement und auch vielleicht eben das. Ja, hat ja das Feuerelement auflöst. Hat ja die aufbauende, also die Entstehungs. Funktion ist halt Wärme, damit der Körper überhaupt angeregt werden kann. Ja, aber auf der anderen Seite ist halt auch die Verbrennung, die das dann wieder zunichte macht. Also das hat ja beides. Also die Elemente haben ja, du kannst ja in Elementen sowohl Entstehungs- als auch Auflösungsfaktoren, das sagt der Buddha ja, reflektieren. Das heißt, das Windelement hat sowohl eine aufbauende Funktion als auch eine auflösende Funktion. Also es gibt Aspekte des Windelements, die zur Zerstörung führen, ne? Also die zur Auflösung führen. Zum Beispiel? Ja, Was haben wir jetzt gesagt? Windelement, ne? Ja, beispielsweise Blähung. Ja, Krämpfe. Ne? Krämpfe oder auch Herz, wie sagt man, Herzinfarkt. Also auf Windelement. Ja, sicher, das ist ja auch ein Bewegungs-, ist halt auch ein, also würde ich auf jeden Fall auch mit einbeziehen, dass das ein Aspekt vom Windelement ist. Wenn wir nichts essen, sondern nur trinken, dann irgendwie geht das Feuerelement auch ein bisschen runter und die Wärme mindert. Die haben ja diese Giftschlangen, die vier, die in der einen Sutta beschrieben werden. Da spricht der Buddha über die vier Arten von Giftschlangen. Die werden auch den Elementen zugeordnet, ne? Weil die nämlich das Gift, also das eine ist ein Nervengift, also Windelement, geht aus Windelement. Eine ist, nicht, da wird alles schwarz, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall werden die so verglichen, weil die halt die Elemente aus dem Gleichgewicht bringen, die im Körper sonst. Die Chinesen haben mit der chinesischen Medizin, die geht ja auch nach den Elementen. Mhm. Ne? Der Ausgleich der vier Elemente, wenn die in Balance sind, ist alles gut. Ne? Und wenn die nicht in Balance sind, dann kommt entsteht irgendeine Krankheit. Ne? Und diese Süppchen, die kochen, also diese ganzen tollen Kräuter, was man so im chinesischen Kräuterladen, ja, ist irre. Was weiß ich, Eidechsenschwänze und keine Ahnung, wo da irgendwie alles zusammengebraut wird. Irgendwelche Morcheln und ganz lustige, kriegst du immer so Päckchen gemacht, da sind dann alle möglichen kuriosen Kräuter und so Zeugs drin. Muss dann aufkochen. Und die sind halt dafür, um die Elemente wieder in Gleichgewicht zu bringen. Die steuern halt ganz gezielt irgendwelchen in den Elementehaushalt an. Ich muss mal für die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren da nochmal in so einem chinesischen Medizinbuch gucken. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, bei den Körperteilen kommt das Gehirn nicht vor, das scheint also nicht besonders wichtig zu sein. Im Chanting-Heft kommt es vor. Doch, kommt vor, Mark. Gehirn ist nur Mark. Ist nur Mark, okay. Also kann sein, dass in der Sutta sogar nur 31 sind. Also ja. die 32, da ist das Gehirn dabei. Und manchmal ist das Gehirn gar nicht mehr aufgezählt. Im Chanting-Heft, da kommt Urin, und nach Urin kommt dann noch Gehirn irgendwie. Genau. Ja. Weil da ist es halt eben bei den Flüssigen mit zugeordnet. Ich verstehe das nicht. Also je nachdem, wie die das geordnet haben, die Sutten zusammengetragen haben, haben die das Gehirn entweder bei fest oder bei flüssig mit reingeschmissen oder gar nicht. Weil eigentlich Gehirn, wenn er im klassischen Sinne, ist eine Fortsetzung vom Rückenmark. Ist Mark. Das ist wie das gleiche, von der Substanz her ist das ähnlich wie Rückenmark. Mit Mark habe ich mir gedacht, das ist Knochenmark gemeint. Ist auch Knochenmark. Ist auch Nerv, ne? Ja. Ja. Grütze. Gehirngrütze. Okay. Ach ja, Tamara. Ja. Wenn ich jetzt durch diese Übung das meinen Körper ausgeschaltet habe, also das ist ja dazu da, dass ich nicht mehr sage, das ist mein Körper, und dann war noch so eine Stelle, eben wenn die Nächsten sterben, tut es uns halt weh. Ja. Und wenn irgendjemand stirbt, dann ist es uns egal. Das hatte ich vor Jahren schon mal so, und da war es eigentlich auch schon eine Frage, aber da hatte ich leider niemanden, den ich fragen konnte. Und zwar, wenn ich das jetzt ausschalten kann, das mein, bedeutet das ja, dass ich dann auch meine Schwester, meinen Bruder, meinen Vater, meine Mutter, das ist ja dann nicht mehr mein. Ne? Also dann hört es ja auf, mein zu sein. Genau. Wie ist denn dann die Annäherung, also oder halt die Beziehung oder halt der Alltag, oder wie soll ich dann an die nahestehenden rangehen oder halt fühlen oder nicht fühlen? Also das ist so die Frage. Ich würde nicht im Vorhinein zu versuchen zu theoretisieren, ne? Aber die Realität ist halt so, bei jemandem, der wirklich Einsicht oder Einsicht in diese Natur bekommen hat und dieses nicht meint, also die Tatsache, das ist ja, der Buddha sagt, das ist die Wahrheit, das ist nicht mein. Ne? Ich kann nicht mein sein. Wenn das stirbt und alt wird und krank wird, ich das nicht beeinflussen kann, kann das nicht mein sein. So. Mhm. Aber wir machen das ja zu unserem. So. Aber die Konventionen, um dann einfach jetzt mal so platt zu sagen, die bleiben ja bestehen. Das ist ja nach wie vor meine Mutter. Und selbst in dieser Sutta hast du ja am Anfang gesehen, dieser mein Körper. Mhm. Ja? Da war letztlich, gibt es einen jungen Mann, der gerne da sich drüber mokiert und mir ständig zu schaffen macht, weil das müsste ja eigentlich alles ganz anders heißen. Weil es ist ja nicht mein Körper. Warum sagt der Buddha denn dieser mein Körper, wenn das nicht meins ist? So, ne? Mhm. Also verstehst du, das ist einfach hochtheoretisiert. Die Realität ist nach wie vor, dass meine Mutter ist. Mhm. Ne? Auf der konventionellen Ebene. Aber die Anhaftung ist nicht mehr da. Das heißt, wegen meiner Dankbarkeit gegenüber meiner Mutter, die ist nach wie vor da als Bestandteil der Konvention. Aber der Geist selber hat sich davon gelöst und ist befreit. Das heißt nicht, dass ich meine Mutter deshalb irgendwie die Augen verbinde und im Wald aussetze. wie der Mogalana mal gemacht hat, mit seinen Eltern, dafür sind lange in die Hölle gegangen. Ne? Aber es tut halt nicht mehr weh. Du kannst deine Pflicht nach wie vor erfüllen. Mhm. Es ist nach wie vor, du wirst nach wie vor, ich verstehe mich meinetwegen mit meinem Bruder recht gut. Wenn jemand, der sich mit seinem Bruder gut versteht, diese Einsicht in diese Wahrheit hat, wird er sich nach wie vor gut mit seinem Bruder verstehen. Ja? Nur dieser Aspekt der Trauer, die eine mentale Trauer ist, wenn jetzt dieser Bruder stirbt, die ist nicht mehr da. Mhm. Aber du kannst eigentlich viel, du bist ja eigentlich viel effektiver, um das mal auf einer anderen Ebene vielleicht zum Ausdruck zu bringen, je weniger emotionale Involviertheit ich habe, je weniger Anhaftung ich habe, umso effektiver kann ich ja eigentlich handeln, weil mein eigenes Mögen und Nichtmögen nicht mehr mit da reinspielt. Ich kann ja wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und nach Weisheit handeln, je mehr ich mich selber aus dieser Gleichung rausnehmen kann. Je mehr ich ja selber drin stecke, umso mehr habe ich auch ein eigenes, ein persönliches Interesse. Was sowohl in Mögen als auch in Nichtmögen ausschlagen kann. Aber ich kenne also auch in der Waldtradition keinen der verwirklichten Meister, die irgendwie nicht sich um ihre Eltern mehr gekümmert hätten oder so. Ja? Also das ist nicht, dass man dann kalt wird. Ja? Im Gegenteil. Genau, das war die Frage. Ist im Gegenteil. Dein Mitgefühl wird umso mehr. Ja? Je mehr du die Wahrheit verstehst, umso höher ist deine Fähigkeit zum Mitgefühl. Und auch zu Mitfreude oder zu liebenden Güte, Gutmeinen, Wohlwollen. Ja? Oder aber auch Gleichmut gleichzeitig. Ja? Das heißt, sie sind alle in einer Balance, weil eben diese emotionale Sache, diese persönliche Sache nicht mehr eine Rolle spielt. Aber das macht uns nicht kühl oder kalt, sondern das macht uns einfach viel effizienter in der Art und Weise, wie wir handeln und auch anderen Menschen helfen können. Aber wichtig ist eben, dass Trauer und Trübsal und Sorge und Klagen und Kummer und Schmerz, das ist nicht mehr da. Ja, das ist kein Problem mehr, wenn die Schwester stirbt, weil die stirbt halt. Das ist die Natur. Ja? Natur ist aber okay. Aber wenn das meine Natur ist, ich weiß das nicht. Also ich praktiziere seit 30 Jahren. Ja? Und es ist wirklich eine Sache, die es ist ein graduelles sich heran tasten. Die Einsichten, die werden immer tiefer. Und deine Ablösung wird auch entsprechend mehr. Aber da zu versuchen, sich jetzt, das meine ich eben am Anfang, zu sehr zu intellektualisieren oder dir da zu viel Gedanken zu machen, du kommst mit Gedanken nicht ran. Deshalb hat der Buddha dieses graduelle Training gelehrt, dass man erstmal seine Ethik in die Reihe kriegt, dass man großzügig und freundlich und lieb und nett wird und Ethikregeln einhält und Meditation übt, erstmal ein bisschen Freude im Herzen entwickeln und Ruhe und Stille und Klarheit, damit man überhaupt mal hinschauen kann. Und man braucht, das ist ja zu so einer Übung, da brauchst du schon eine Menge Mut, eine Menge Kraft, weil sonst rebelliert der Geist. Versuch mal, dich heute Abend hinzulegen, dir vorzustellen, liegst jetzt im Seichel, stirbst jetzt. Nee, ich rebelliere schon beim Chan. Ja, da macht der Geist, da spielt der Geist nicht mit, da rebelliert er. Und das ist ja auch okay. Ja? Das ist ja auch nicht, ich gebe ja auch die Vorträge hier nicht, weil ich euch da irgendwann aufzwängen will. Ja? Nur habe ich halt mal jemand darum gebeten, habe ich gedacht, okay, mache ich das mal. Aber es ist wirklich eine Sache, wo man sich auch erstmal in der Lage zu fühlen muss. Ja? Aber sich da ein bisschen Gedanken darüber zu machen, kann sicherlich nicht schaden. Ja? Weil das richtet uns halt in eine heilsame Richtung an, mal zu denken. Okay, good enough. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Suvakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namassami.